Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Da sind wir wieder. Das Wochenende ist rum. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und wir sind die ganze Woche jetzt wieder für euch da. Immer in der Zeit von 1 Uhr bis 2 Uhr, so ungefähr, im Fernsehen und im Radio bei 1Live und im Wiederfernsehen. Wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Beides gebührenfreie Nummern. Und ihr könnt mich heute anrufen, zu welchem Thema auch immer. Wenn ihr ganz einfach mit mir reden wollt, ruft mich an. Katrin, 20 Jahre. Oh. Hi. Ja, was ist dein Thema? Mein Thema ist der Brief, den du vorgelesen hast am Freitag. Der Brief, den ich vorgelesen habe? Welchen Brief? Was war denn das? Da war ein Typ, der hat behauptet, dass er vom Onanieren Krampfadern am Darm gekriegt hat. Wenn es denn ein Mann war. Ich war ja... Wie auch immer. Genau, ein Mensch hat mir geschrieben, wir erklären das eben noch für die anderen Leute, und hat warnend darauf hingewiesen, dass man beim Onanieren, durch Onanieren doch Schäden davon tragen kann, nämlich Krampfadern. So stand es in dem Brief. Ja. Ich finde, dass das völliger Blödsinn ist. Ach, wie interessant. Findest du, dass das Blödsinn ist? Ja, also ein ganz neuer Aspekt. Medizin. Bitte? Ich studiere Medizin. Eine junge Ärztin. In Spe. Ja, noch nicht ganz, aber irgendwann mal. Genau. Ich habe gelernt, dass Krampfadern am Darm immer nur dann entstehen, wenn die Leber kaputt ist. Und dass das mit Onanieren oder überhaupt Geschlechtsteilen überhaupt gar nichts zu tun hat. Wenn die Leber kaputt ist, entstehen, das habe ich auch nie gehört, entstehen Krampfadern am Po. Da, genau. Also das ist, sind Krampfadern am Po denn Hämorrhoiden oder was? Kann auch sein. Das ist aber noch wieder was anderes, oder? Ja, kann auch andere Ursachen haben. Aber also auch wenn die Leber kaputt ist, können da diese Art Krampfadern entstehen. Das ist nämlich, wenn das ganze Blut nicht mehr durch die Leber fließen kann, weil sie eben dicht ist, dann sucht sich das Umwege. Und dann fließt es per Krampfader durch den Po, oder? Dann sind es die Venen, die da unten am Darm liegen, und weil die auf diese Blutmenge nicht eingerichtet sind, kriegen die dann so Ausbeulungen und sowas, und das sind dann halt Krampfadern. Also das hört sich nicht schön an. Ist es auch. Ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass irgendwas anderes Gravierendes nicht in Ordnung ist. Genau. Aber der Arzt denkt dann bestimmt nicht, oh, das ist jemand, der hat sehr viel selbst Spaß mit sich gehabt. Nee, überhaupt nicht. Ich finde, man sollte sich auch nicht von solchen Horrormärchen davon abhalten lassen, mit sich selbst Spaß zu haben. Überhaupt nicht. Ich hoffe, dass das auch als Scherz aufgefasst wurde. Ich habe diesen Brief natürlich auch nicht ernst genommen, aber ich finde es immer so absurd, dass heutzutage solche Dinge noch in der Welt sind, ne? Und dass jemand tatsächlich sowas schreibt. Ja, ich fand das auch sehr absurd. Ich meine, das Seltsame daran finde ich auch, wo ist der Unterschied zwischen Onanieren und Sex? Also ich meine... Diese Frage hat mich schon beschäftigt seit meinem 12. Lebensjahr. Wo ist der Unterschied? Ja, genau, wo ist der Unterschied? Eben, also rein von den Vorgängen her ist es absolut das Gleiche. Und ich weiß nicht, warum dann Onanieren so schreckliche Folgen haben soll und Sex nicht. Die Kirche hat uns das 2000 Jahre eingeredet, dass wir die Finger da unten weglassen sollen, weil der Sex ja nur dazu bestimmt war, sich fortzupflanzen. Und Sex nicht dazu da war, auch Spaß zu haben. Ja, ich hoffe, dass wir von der Vorstellung heute ein bisschen wegkommen können. Und du hast jetzt ein kleines bisschen noch, auch aus der medizinischen Sicht, dazu beigetragen, und dafür danke ich dir sehr herzlich. Das hoffe ich doch, dass ich dazu beigetragen habe. Und wie? Katrin, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Nadja. Nadja ist 21 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Dein Thema. Ich rufe wegen einem ganz anderen Thema an. Ja. Und zwar geht es bei mir um Leben und Tod. Also jeder macht sich ja so Gedanken, was denn jetzt nach dem Leben kommt und so. Ja. Und ich muss sagen, ich kam halt eben in die positive Erfahrung, also ich konnte die positive Erfahrung machen, dass ich halt eben mit dem Jenseits Kontakt aufnehmen durfte. Du hast mit dem Jenseits Kontakt aufgenommen? Ja, das hört sich ziemlich überraschend und unglaublich an, und ich muss ehrlich sagen, also... Wie gruselig. Ich bin auch... In welchem Zusammenhang hast du das gemacht? Also ich habe halt eben... eine junge Frau kennengelernt, halt eben so als Freundin, und habe halt eben so 3-4 Monate später ihre Mutter kennengelernt und kam mit ihr so ins Gespräch und so Philosophie und so, und was geht, wie geht's weiter, und da sagte sie halt, ja, sie redet nicht gern drüber, weil ihre Tochter das ein bisschen überzieht manchmal, das Thema, und da gern halt eben mitmischen will, aber sie hat halt eben so einen Tisch, der als Medium, sag ich mal, als Schreibgerät dienen kann, halt eben als Tür zum Jenseits halt, aber in der weißen Magie halt, also ein kleines Tischchen und ein großes Tischchen? Ja, nee, das ist so ein Tisch, der hat so einen Durchmesser, ich schätze mal, von so 20, 30 Zentimetern. Ach, so ein kleines Ding. Der ist rund, hat so drei Beinchen, so Holzbeine. Also wie hoch sind die Beine? Auch so, weiß nicht, 20 Zentimeter. Also so ein Miniatur-Tisch. Ja, genau, so ein kleiner T-Shirt. Und da ist zwei Beine, die sind halt eben total, also hölzern halt. Ja. Und ein Bein, das ist so in der Mitte halt eben abgesägt, sag ich mal. Der muss nach Maß angeschneidert werden halt, also maßgefertigt. Mhm. Und da ist dann so ein Bleistift dran befestigt. Und wenn man den halt eben dann auf einen hellen Tisch oder auf eine weiße Unterlage oder so stellt, auf der man halt eben was schreiben kann. Tanzt die Luzi. Dann, ja. Du hast an so einer Seance, kann man das ja sagen, kann man das ja nennen? Das war eben so was Kleines halt. Also diese Frau, die Bekannte, ja, ich und mein Freund halt, ne? Der aber eben auch ein ganz arger Kritiker dieser Sache ist. So, dann habt ihr Kontakt und du auch Kontakt zum Jenseits aufgenommen. Genau. Was ist denn dabei rumgekommen? Ja, was also hast du erfahren halt aus dem da sagte sie halt eben, ja, entweder man fragt halt eben dann, wenn der Kontakt erstmal besteht, also ich stelle mir das mittlerweile, wir haben das mal jetzt zweimal gemacht und das ist sowas wie so eine Telefonauskunft, ja, du nimmst halt eben Kontakt auf und da sitzt dann dieser Michael, heißt der, und das ist die Kontaktperson der Frau. Und der ist dann Michael, immer da, ne? Michael sitzt im Jenseits. Ja, der sitzt im Jenseits, genau, in der Telefonzentrale. Ah ja. Ja, und dann gehst du zu Michael und dann sagst du entweder, ja, Michael, ist da jemand, der mit mir reden möchte? Oder du sagst halt, hör mal, könnte ich bitte mit der und der Person reden? Wie ist die denn da? Und was hast du gefragt? Ja, ich habe halt eben gesagt, ich möchte mal gerne mit meinem Großvater reden. Und, hat's geklappt? Ja, das hat geklappt, ja. Wie heißt der Großvater? Halt jetzt, ja. Mit Vornamen? Der ist Ferdinand, ja. Ferdinand, ja. Mhm. Und dann hast du mit Ferdinand gesprochen? Ja, genau. Was hast du Ferdinand gefragt? Also, er ist jetzt 12 Jahre tot, ja. Ja. Und ich habe es erstmal gar nicht geglaubt. Also, ich habe gezittert und so und dann sagte sie, ja, wenn du Angst hast, müssen wir aufhören. Mhm. Denn dann wird halt eben, das geht nicht, ne? Angst darf man keine haben und so. Sagte ich, nee, ist gut, ich bin nur aufgeregt und so. Und dann sagte ich, hör mal, ich weiß ja nicht, ob du es bist, aber sagst du mal bitte dein Geburtsdatum. Mhm. Und da schrieb er mir halt eben sein Geburtsdatum auf, vom 13. August. Mhm. Und da war ich erstmal, dachte ich, ja, oh, sehr unheimlich. Aber dieses Aufschreiben funktioniert ja so, dass ihr drei Leute die Hände auf diesem kleinen Tischchen habt ihr liegen. Ja, nee, die hast du nicht darauf liegen. Die haben so einen Abstand von, was ist ja das Unglaubliche daran, die berühren den Tisch nicht. Die dürfen den nicht berühren, denn man könnte ihn ja aufhalten. Die haben so 3, 4, 5 Zentimeter Abstand hältst du den. Ehrlich? Also du merkst richtig die Schwingung unter den Händen, zwischen Tisch und Händen. Moment, das ist so Vibration. Das ist jetzt ein ganz gravierender Punkt. Ja, ab diesem Punkt fange ich an, dich ernst zu nehmen. Ja, ehrlich jetzt. Nee, im Ernst. Also normalerweise funktioniert ja Gläserrücken und so, dass man den Finger drauf hält. Nee, ich glaub das nicht. Glaubte ich nie, bis ich das halt eben jetzt wirklich da erleben durfte. Deshalb sage ich positive Erfahrung. Ja, beschreib es mir genau. Ihr saßt an einem runden Tisch, auf diesem runden Tisch stand dieses kleine Tischchen. Nee, ist ein viereckiger Tisch, das ist egal. Du kannst doch irgendeine beliebige Unterlage nehmen, ihr saßt auf dem Boden oder so. Du sollst nur halt eben was haben, auf dem du es aufschreiben kannst, so, damit der Tisch laufen kann auf einer großen Tische. Die entscheidende Frage ist aber, wo befanden sich, während dieses kleine Tischchen aufgeschrieben hat, wo befanden sich eure Hände? Am äußeren, also legst eigentlich die oberen Fingerglieder an den äußeren Rand des Tisches. Also doch. Eine du legst den nicht auf. Moment, also in der Entfernung legst du einfach nur die Spitzen über den Tisch, aber du hältst die wirklich in Abstand. Du merkst also, die sagt auch, wenn es jetzt irgendwie, wenn er Gänsehaut kriegt, hören wir auf. Und wenn es jetzt einfach nur warm wird und ihr merkt einfach nur die Vibration, dann machen wir weiter. Aber die Fingerkuppen haben den Tisch berührt? Nee. Ganz die berühren den nicht. Wirklich nicht. Ehrlich nicht. Wie viel Millimeter oder Zentimeter Abstand? Ich schätze mal wirklich 1-2 Zentimeter sind die über dem Tisch. Die dürfen den nicht berühren, denn das würde den Tisch aufhalten. Und im Prinzip schwebten die Hände über den Tisch. Ja, genau, aber das geht nur mit der Frau, weil die halt eben die Verbindung hier hat. Und dann fängt der Tisch an zu schreiben. Ja, genau. Zum Beispiel das Geburtsdatum deines Großvaters. Ja, aber der schreibt halt eben am Stück. Ja, der schreibt also nur in kleiner Schrift und am Stück in Schreibschrift, also in Schreibschrift halt. Also das habe ich so noch nie gehört, muss ich sagen. Ich habe tausend Geschichten von Gläser- und Tischrücken gehört, aber dass es keine Berührung geben soll. Nee, die darf es nicht geben, denn der Tisch wird ja dann aufgehalten in der Schreiberei. Weil der zum Beispiel, der schreibt ja nicht ganz gerade. Der schreibt ja keine, das ist ja... es gibt genau solche, es gibt solche Experimente, aber eben, dann funktioniert das angeblich auch und man hat aber die Hände drauf. Also. Nee, gar nicht, wirklich nicht. Der läuft halt eben ja, was heißt unkontrolliert, der schreibt Wörter, er schreibt ja auch ganze Sätze. Und okay, was hast du denn für den Großvater noch gefragt? Ja, ich fragte halt eben, was mich halt eben interessierte, war nach der ersten Erfahrung, dass er es halt eben ist und so. Bei dem zweiten Treffen habe ich halt eben gefragt, wie das jetzt ist mit, ich sag mal, ich bin jetzt unbedingt gläubig und so. Und ich habe mal, wie gesagt, immer Gedanken gemacht, was kommt danach und wusste jetzt plötzlich, danach ist noch was. Also eigentlich das, was ich immer dachte, was meine Persönlichkeit ist, also alles, was nicht Körper ist, alles, was nicht zerfällt, wo geht's hin? Und das, du nimmst halt eben all dein Wissen mit. So. Du nimmst deine Erfahrung mit und ich habe ihn halt eben gefragt, ob er im Himmel ist. Und er ist jetzt 12 Jahre tot und dann sagt er, nee, noch nicht. Dann sage ich, wie noch nicht? Dann sagt er, ja, ich muss arbeiten. Und da sagte ich, wie arbeiten, für was musst du arbeiten? Und er sagte, ja, du musst schon für das, was du getan hast im Leben, arbeiten. Und also, aber inwieweit jetzt, das muss ich ehrlich sagen, da wollten wir halt eben nochmal was machen, weil da sind tausend Fragen, die dir später kommen, die du stellen könntest. Also für das, was man getan hat im Leben, muss man arbeiten, was heißt ja, das? Ja, nee, also halt eben für die Sünden, nur ich weiß halt eben nicht, wo jetzt Sünde anfängt, wo jetzt auf. Ich denke halt, für alles, was man anderen Leuten vielleicht antut oder so, oder irgendwie, ich lebe bewusster seitdem, Domian. Ich habe vorher auch irgendwie... Also, wie auch immer man das jetzt bewertet, dich hat das auf jeden Fall beeindruckt. Und das ist jetzt erstmal entscheidend. Welche Konsequenzen? Du sagst, du lebst bewusster. Was hat das noch mit dir angestellt? Ja, ich weiß halt, also ich gehe jetzt zum Beispiel studieren nächste Woche und will mich halt eben irgendwie im sozialen Bereich tätig tun, weil ich denke... Du gehst studieren? Was heißt studieren? Von Menschen, mit Menschen ist wichtig. Also ich gehe halt eben Pädagogik studieren und will später halt irgendwie in, ja... Und was fängt jetzt an? Und nun könnte ich mir vorstellen, dass so eine Erfahrung auch zu einer Sucht werden kann. Nee. Möchtest du das nochmal machen oder öfter machen? Nee, ich möchte das, wie gesagt, das ist jetzt ein halbes Jahr her ungefähr, da haben wir das zweimal in Folge getan und den Kontakt aufgenommen, aber mich hat es irgendwo beruhigt in gewisser Hinsicht, denn ich weiß, es geht ja schon irgendwo weiter und wenn ich was für mich tue und so viel für andere auch tue, dann... Aber wir müssen im Jenseits arbeiten, das ist ja mir auch keine sehr schöne Vorstellung. Ich dachte, wir hätten endlich mal Freizeit und schönes Leben. Ja, das ist auch so. Ich weiß ja auch nicht, was los ist und ich habe auch nach einem Freund noch kurz gefragt gehabt und der ist halt eben vor 5 Jahren tödlich verunglückt und da sagt er auch, ja, der ist hier und dem geht's gut und so und... Ja, sie scheinen sich prächtig zu amüsieren. Nun gut, auf jeden Fall für dich war das ein einschneidendes Erlebnis und es hat Wirkung, Auswirkungen jetzt auf deine Zukunft. Ja, ich wollte wirklich einfach nur sagen, weil ich ja deine Sendung auch öfter sehe und viel mit Angst um Tod und so haben und so. Ich lebe seitdem irgendwie anders halt. Also ich weiß einfach, es ist so schlimm, kann es nicht werden und danach geht es irgendwie wieder weiter. Danke für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Gerade ist das Stichwort Angst gefallen. Morgen steht unsere Sendung unter einer Überschrift, einem Thema. Und das Thema morgen heißt große Angst. Vor was habt ihr ganz große Angst? Oder hattet ihr mal ganz große Angst und habt die vielleicht überwunden? Die Nadja hätte ja vielleicht auch morgen reingepasst in unsere Sendung. Das ist das Thema morgen. Heute haben wir kein bestimmtes Thema. Heute könnt ihr mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über was. Axel, 38 Jahre alt. Morgen. Morgen, Jung. Axel, was ist dein Thema? Ja, ein sehr trauriges Thema. Und ich möchte erstmal sagen, also wenn immer ich Zeit habe, sehe ich deine Sendung und es tut mir nicht leid. Ja, leid. Ja, ich finde es eigentlich schade, dass ich dich zu diesem Thema anrufen muss und nicht so. Oh, ich habe schon öfters mal probiert und zu anderen Themen dich anzurufen und nun leider ist es halt so, dass ich dich zu deinem Rat, weiß ich nicht, einfach deine Meinung zu diesem Thema hören möchte. Oder weiß ich nicht, hören möchte oder mich einfach mitteilen möchte oder einfach irgendwie mal was sagen möchte. Und ich habe das ganze Wochenende nicht viel gesagt und habe mir meinen Teil halt so dabei gedacht. Ist irgendwas geschehen, passiert? Es ist, ja, was Schreckliches passiert. Ich möchte mal sagen, ein sehr naher Verwandter von mir hat mit äußerst großer Wahrscheinlichkeit zwei mir auch nahestehenden Personen getötet. Ja, auch Verwandte von dir? Sind die Getöteten auch Verwandte? Ja. Schon very harter Tag. Jetzt am Wochenende? Am Ende der Woche, oder? Ja, in der letzten Woche, das ist ein paar Tage erst. Was ist da genau geschehen? Ja, was ist da genau geschehen? Ich weiß natürlich, ich könnte jetzt auch locker sagen, was genau geschehen ist, aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte, was genau passiert ist. Also nur um es mir ein bisschen verständlich zu machen, ist es ein relativ naher Verwandter von dir, zwei Menschen, hast du gesagt, umgebracht hat? Ja, das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass ein sehr junger Mensch dabei ums Leben gekommen ist. Also, wie nah war denn dein Verhältnis zu den getöteten Personen? Ja, zu dem sehr jungen Menschen sehr nahe. Ja. Magst du erzählen, warum er das getan hat? Ja, das ist das große Problem halt, warum er das getan hat. Man man muss vielleicht erstmal diese, ich weiß nicht, also ich denke mal, falls die Verwandtschaft von den Menschen, die ums Leben gekommen sind, jetzt in irgendeiner Weise, denen es sicherlich genauso geht wie unserer Familie, schlaflose Nächte, Albträume, einfach nicht begreifen können, dass so etwas überhaupt passieren kann und schon gar nicht in unserer Familie. Hast du eine Vermutung, was Eifersucht, Rache? Eigentlich war es irgendwie irgendwann irgendwas abzusehen, dass es irgendwann mal irgendetwas Schreckliches passiert, aber dass es so letztendlich passiert, davon konnte man nun absolut nicht ausgehen. Also das war eigentlich das Unvorstellbare. Es ist nicht man muss jetzt erstmal möchte ich noch einmal ganz klar sagen, dass ich diesen Verwandten von denen, die wahrscheinlich wissen, wer gemeint ist, mein tiefstes Beileid ausspreche und diese Tat auch durch nichts zu entschuldigen ist, weil niemand auf dieser Welt hat das Recht, irgendeinen anderen Menschen das Leben zu nehmen, also egal wie auch immer. Da lagen große Probleme in der Luft. Lange Vorgeschichte, lange Jahre, langes Kämpfen der unserer Familie, dass endlich die Trennung kommt. Und diese Person, die offensichtlich der Täter ist, ist diese Person schon inhaftiert oder ist sie auf der Flucht? Nein, er ist inhaftiert. Hat er die Tat gestanden schon? Er hat die Tat noch nicht gestanden. Eigentlich klar. Ich tue mich so ein bisschen schwer, dich zu befragen, weil ich gerade gemerkt habe, dass du nicht gerne alles so beantworten möchtest. Deswegen respektiere ich das, wenn du jetzt sagst, das möchte ich nicht beantworten. Ich sag dir das jetzt nochmal so. Ja, ich werde dir auch nur das sagen, wo ich bereit zu bin. Mehr werde ich dir eh nicht sagen. Hättest du im Entferntesten dieser Person so eine brutale Tat zugetraut? Das ist absolut. Nein, nie. Tat hätte ich mir tausendmal eher zugetraut als ihm, weil er ist die Ruhe selbst, die man keiner Fliege was zu leide tun. Er ist absolut ein rechtsempfindender Mensch. Er hat auf der anderen Seite, also auf der Seite er war ein absolut ehrlicher Mensch, ein absolut rechtsempfindender Mensch. Er hat nie etwas getan, nie irgendwie eine Straftat, nicht im Entferntesten irgendwas Illegales getan. Er war also. Axel, wie hat er die Verwandten umgebracht? Weiß ich nicht, ob ich dir das unbedingt dann beantworten soll, weil es ist schon, also es ist so, wenn ich das jetzt im Fernsehen, das ist auch durch die Presse gegangen und durchs Fernsehen, wenn ich jetzt vor ein paar Tagen noch sowas im Fernsehen gesehen hätte, ja klar, habe ich auch immer gesagt, dann würde ich nur eins tun, gebt mir diesen Menschen, ich möchte ihn gerne mit ihm eine Stunde verschwinden oder so. Oder? Also er war sehr brutal mit den Menschen. Was heißt sehr brutal? Ja, letztendlich schon, ja, obwohl sie haben also nicht viel mitgekriegt, aber um so eine Tat auszuführen, muss man schon, ja, also entweder man ist absolut abgetreten und absolut weg, und aber irgendwann, weil es ist jetzt also nicht so eine Tat, wo man aus dem Affekt heraus jemand ein Messer in den Rücken sticht und dann hinterher bitterlich weint und die Polizei ruft. Darf ich dich fragen, warum du nicht die Details erzählen möchtest, obgleich es durch die Presse schon gegangen ist? Also weißt du, unsere Familie und sicherlich auch die andere Familie, mit denen wir auch noch nicht gesprochen haben, weil es ist ja noch relativ frisch, macht derzeit Horrorqualen durch, die man sich wahrscheinlich gar nicht, wenn man es selber nicht erlebt hat, nicht vorstellen kann. Und glücklicherweise, was heißt glücklicherweise, ja, das muss man so sagen, wäre das nicht unbedingt wohnortmäßig mit dem Tatort in Verbindung zu bringen. Deswegen okay. Ja, okay. Muss man da nicht noch mehr. Okay, ich respektiere das, ja. Weil wir haben auch Kinder und. Mhm. Auf jeden Fall bist du, deine Familie, aber du, wir beide reden ja jetzt miteinander in einem Schockzustand. Ich muss eigentlich sagen, ich bin war jetzt die ganzen Tage eigentlich relativ gefasst und versuche mich zu kümmern und zu tun. Es ist das große Problem, was ich eigentlich habe, ist diese entsetzliche Hilflosigkeit, dass man nichts tun kann. Man sitzt und möchte so viel machen, man möchte erstmal so viel erfahren und so viel wissen und man hat einfach keine Möglichkeit. Ich möchte ihn zum Beispiel unwahrscheinlich gerne, ich habe das große Bedürfnis, ihn nur zu sehen. Ihn zu sehen, den Täter zu sehen. Meinen nahen Verwandten zu sehen, ja. Einfach, ich weiß nicht, das kann man sich auch nicht vorstellen, weil ich habe da eigentlich auch ein anderes Empfinden für solche Leute. Also den ich frage es nochmal, du möchtest den Täter, der dein naher Verwandter ist, gerne sehen? Ich möchte ihn gerne sehen, und weil ich weiß, was es für ein Mensch ist, was jeder andere jetzt vielleicht nicht könnte. Warum möchtest du ihn gerne sehen? Ich möchte ihn eigentlich in die Arme nehmen und möchte ihm sagen, dass er trotz alledem, was auch immer passiert ist, dass ich zu ihm halten werde und dass er das, immer... Das kannst du? Also ja, wenn man ihn kennt und wenn man... Also du verzeihst ihm die Tat? Dass er nein, das ist absoluter Blödsinn, was du jetzt sagst. Ich verzeihe ihm die Tat nicht. Aber woher nimmst du so viel Großmut und so viel Liebe nach so was? Es scheint ja etwas sehr Entsetzliches zu sein, und ein Kind ist dabei gestorben, dass du dann zu dem, jetzt wo die Tat noch so frisch ist, zu dem Täter gehen könntest und ihn umarmen könntest? Findest du das großmütig? Nee, finde ich eigentlich nicht. Ich bin ja irritiert, weil ich könnte es nicht. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er das, was er auch letztendlich vorgehabt hat, wo ihn dann der Mut verlassen hat, das letztendlich durchzuziehen, dass er das so bald wie möglich schafft. Also sich selbst umzubringen. Ja, und das hoffe ich für ihn eigentlich. Und das ist mein größter Wunsch, dass er sich von diesem Leid, was er jetzt hat, davon befreit. Es liegt wahrscheinlich an der gesamten, sehr komplexen Geschichte, die ich nicht kenne. Deshalb bin ich so irritiert, dass du so viel Nachsicht und geradezu Liebe diesem Mann gegenüber zeigst. Der ja, ich liebe ihn, ja. Kann ich so sagen. Warum liebst du ihn? Ja, weil ich ihn schon sehr lange kenne und weil es halt ein sehr, sehr naher Verwandter von mir ist und weil ich viel mit ihm erlebt habe und weil er immer ein absolut korrekter Mensch war, nie irgendetwas getan hat. Also du wünschst ihm den Tod für sich, weil es ihm dann besser geht. Du wünschst ihm nicht den Tod aus Zorn oder aus Rache, weil aufgrund dessen, was passiert ist. Komischerweise, ja, könnte ich das so sagen. Es gibt nichts, was diese Tat entschuldigt. Absolut nichts, was das rechtfertigen könnte. Niemand hat das Recht dazu, aber... Ja, was heißt aber? Nee, ich sehe es schon so, weil er eigentlich hat er keinen Ausweg mehr gesehen. Er hat absolut keinen, also er wollte jetzt auch nicht es war jetzt also nicht in seinem Interesse, diese beiden Menschen zu töten und um dann irgendwo weiterzuleben, sondern es war sein Interesse, diese Familie, die er wahrscheinlich nicht mehr vernünftig seinen Standard oder sein Ermessen versorgen konnte. Axel, ich möchte dir was sagen. Ich bin etwas irritiert und auch etwas unbefriedigt, sage ich jetzt mal, weil ich dir nicht gerecht werden kann. Ich kann dir nicht gerecht werden, wiederum, weil ich es auch respektiere, dass du mir nicht die gesamte Geschichte erzählen möchtest. Dadurch bin ich so ein bisschen unzufrieden jetzt mit diesem Gespräch und ich kann dir, glaube ich, auch nicht das geben, was du vielleicht von mir erhofft hast. Deshalb möchte ich dir anbieten, du kennst ja das Verfahren hier bei uns in der Sendung. Ich habe im Hintergrund immer einen Psychologen, mit dem du unter zwei Ohren quasi... Psychologen brauche ich nicht. Ich, ich wollte einfach nur, ja, ich weiß auch nicht, was du, warum du jetzt da sagst, du kannst das nicht verstehen. Das ist doch ganz logisch. Soll ich jetzt sagen, ich kenne ihn nicht mehr? Also das kann nein, ich überhaupt nicht. Also nein. Diese Reaktion habe ich von dir überhaupt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast mich jetzt nicht verstanden. Ich kann dir nicht gerecht werden, weil ich die gesamte Geschichte nicht kenne. Das meine ich damit. Deswegen kann ich gar nicht richtige Fragen stellen oder irgendetwas kommentieren, weil ich es respektieren muss, dass du nicht alles hier jetzt öffentlich erzählen möchtest. So meine ich das. Ja, aber meinst du denn nicht, dass man jetzt diesen Menschen nicht einfach so in ein noch tieferes Loch fallen lassen kann und ihn jetzt vielleicht dadurch, dass er seine gesamte Familie verliert, dass keiner mehr sich nicht mal jemand da ist, der sich Gedanken um ihn macht, ich finde das absolut unrichtig. Also ich finde das, er ist Axel, ich maße mir überhaupt gar kein Urteil an. Wenn du das aufgrund eurer Geschichte so siehst, dass du diesem Mann beistehen musst, dann ist es richtig. Dann werde ich den Teufel tun und da irgendetwas gegen sagen. Wie könnte ich das? Natürlich nicht. Es soll ja auch keine Entschuldigung sein. Ich glaube, ich habe das auch vernünftig gesagt, dass ich also diese Sache nicht irgendwie entschuldigen will oder sonstiges oder irgendwie was tun will, sondern... Aber du verstehst, dass ich das Gespräch gerne beenden möchte, weil wir uns da nicht annähern können aufgrund der schwierigen Kommunikation, die wir miteinander haben. Ja, ist in Ordnung. Ja. Also ich habe keine Kritik an dir geübt, um das nochmal klarzustellen. Dafür weiß ich viel zu wenig und das maße ich mir überhaupt nicht an. Und ich erahne nur, in welchem Unglück du und ihr derzeit lebt. Ja, wenn man das erahnen kann. Wenn man da überhaupt irgendwie... Also ja. Ich denke mal, es ist grauenvoll. Ja. Grauenvolle Zeit und ich weiß auch nicht, wie man diese Zeit überstehen kann. Mhm. Also, muss ja weitergehen, weil... Aber also damit zu leben, ist schon ganz schön hart. Ich wünsche dir dennoch all die Kraft, die nötig ist, um über diese Zeit hinwegzukommen. Ja, danke. Alles Gute, Axel. Ja, okay. Tschüss. Ciao. Ciao, du. Sehr schwieriges Gespräch, weil ich nicht weiß letztendlich, was da passiert ist und die Hintergründe. 1.32 Uhr und 40 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Uhr, 50 Sekunden. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk aus Köln, Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Und Live-Telefon-Talkshow heißt, dass ihr, wenn ihr Lust dazu habt und euch das interessiert, hier einfach anrufen könnt und euch mit mir unterhalten könnt, über welches Thema auch immer. Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße herzlich jetzt Katja und die ist 30 Jahre alt. Hallo? Ja, Katja, schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, also ich habe bis, sage ich mal, vor einem knappen halben Jahr oder dreiviertel Jahr habe ich als Core-Girl, als Prostituierte gearbeitet. Mhm. Anfänglich, sage ich mal, hauptberuflich, bin dann aber wieder in einen normalen Job reingegangen. Habe dann aber zusätzlich mein Lebensunterhalt mehr oder weniger damit immer noch bestritten. Mhm. Und habe vor einem knappen Jahr einen Mann kennengelernt in diesem Gewerbe, mit dem ich, sag ich mal, 4-5 Monate kommerziellen Sex hatte. Mhm. Und wir uns aber in dieser Zeit sehr nahe gekommen sind. Und wir jetzt seit 5 Monaten ein festes Paar sind. Mhm. Ja, ist doch wunderbar. Ich gratuliere. Erstmal. Kommt denn jetzt noch ein großes Aber dazu? Das große Aber ist, ja, das Aber ist, dass ich mich eigentlich sehr wohl bei ihm fühle, aber ich trotzdem wieder abhängig bin. Wie abhängig? Er kompensiert das, was mir fehlt. Wie, er kompensiert das, was dir fehlt? An finanziellen Mitteln. Mhm. Also, das heißt, seitdem ihr jetzt ein Paar seid, arbeitest du nicht mehr als Prostituierte. Richtig. Und du bist auch nicht mehr in deinem normalen Job tätig. Nein, also ich werde mich verändern, weil ich werde nochmal eine Ausbildung starten, wo er, sag ich mal, auch großen Anteil daran hat. Er hat mir also dazu geraten. Was ist das für eine Ausbildung? Das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Also eigentlich eine ganz normale Ausbildung. Normale Ausbildung, ja. So, und jetzt hast du das ungute Gefühl, dass du quasi auf seine Kosten lebst. Ja. Ja. Und quasi wieder von ihm bezahlt wirst, aber auf der Basis quasi einer Beziehung oder so. Also ich glaube schon, dass wir uns sehr nahe sind. Das Gefühl ist wirklich sehr groß. Ich merke, dass ich bin nicht das erste Mal verliebt. Und auch von seiner Seite ist es echt. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, das so von meiner Seite aus zu handeln, ja, weil ich habe mich in absolute Abhängigkeit begeben. Lebt ihr zusammen in einer Wohnung? Nein, wir leben nicht zusammen. Du hast eine eigene Wohnung. Ich habe eine eigene Wohnung, die ich mir in der Zeit genommen habe, als ich noch gutes Geld verdient habe. Mhm. Also gut meine ich natürlich relativ viel Geld. Mhm. Und diese Wohnung könnte ich und kann ich im Moment auch überhaupt nicht alleine finanzieren. Und er mir also auch von Anfang an das angeboten hat, damit ich nicht erstmal überlegen muss, vielleicht wieder umzuziehen, weil ich wohne noch nicht so lange hier. Lässt er dich das dann irgendwie spüren, dass du an seinem Geld Tropf hängst? Nein. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Und er hat auch genügend Geld, also es macht ihm nicht so sehr viel aus, zum Beispiel diese Wohnung da noch weiter zu finanzieren. Ja, das ist ja nicht das Einzige. Also ich sag mal, er wird die Ausbildung zahlen. Und ich sag mal, eine Frau, die hat immer irgendwas, ja, obwohl ich jetzt nicht komme und sage, ich brauche Geld. Also das so ist es nicht. Er fragt mich dann und es ist mir eigentlich viel zu dumm, zu sagen, ja, ich bräuchte was oder. Wie wird das denn geregelt? Bekommst du dein Taschengeld oder überweist er dir? Also überweist mir, sage ich mal, einen monatlichen Betrag inklusive der Miete. Mhm. Darf ich sagen, wie viel das ist, um mir da mal so eine Vorstellung zu machen? Also es sind schon, die Miete, das sind 1500 Mark und sind noch ein paar andere Sachen. Ich sag mal, gut, für die anderen alltäglichen Dinge kommt er natürlich auf. Also er füllt meinen Kühlschrank. Also er geht für dich einkaufen auch. Das machen wir dann zusammen. Das machst du zusammen. Aber die Überweisungen sind schon ein paar tausend Mark, die da überwiesen werden, monatlich. Sag ich mal, also der Satz, der überwiesen wird, ist nicht so hoch. Das andere wird dann irgendwie so nebenbei. Ne, wenn man doch eine ganze Weile als Prostituierte gearbeitet hat, wenn man Glück gehabt hat, nicht alle Prostituierten, aber doch einige verdienen ja doch ganz, ganz ordentlich Geld. Ja. Hattest du nicht dir was auf die hohe Kante gelegt, von dem du jetzt ein bisschen zehren könntest? Ich sag mal, ich hatte mir sicher was auf die hohe Kante gelegt, was jetzt, sage ich mal, zwar nicht allzu viel war, aber von dem ich einige Monate noch so in dem Lebensstil weiterleben konnte. Mhm. Aber das war natürlich ratzfatz aufgebraucht. Langt nicht mehr. Ja. Wie lange wärst du denn, wenn das jetzt alles so weiter liefe, nehmen wir das mal an, wie lange wärst du denn von ihm abhängig? Wann wärst du fähig, selbst Geld zu verdienen? Imstande? Wie lange dauert die Ausbildung? Also die dauert jetzt ein Jahr. Mhm. Und also es würde sich wirklich komplett um ein Jahr handeln. Mhm, und dann würdest du auch einen Job kriegen und dann auch Kohle verdienen. Ja, denke ich schon, Jetzt will ich mal was sagen, Katja. Ich weiß ja nicht, du hast es jetzt recht positiv beschrieben. Du hast beschrieben, dass du dem Mann glaubst, dass ihr eine sehr enge Beziehung habt. Ja. Ich sage, dass es eine Liebesbeziehung ist. Ist das, ist es in Ordnung? Mhm. Ich finde, dass man in einer Liebesbeziehung solche Zeiten miteinander teilen sollte. Ich finde, das ist völlig okay. Jetzt hat er Kohle und er hilft dir. Vielleicht kommen irgendwann mal andere Zeiten, wo es umgekehrt ist. Aber das geht nur, wenn man wirklich eine solide emotionale Basis hat. Ja. Wenn die Herzensverbindung stimmt, hätte ich da überhaupt keine Probleme mit, so etwas zu geben oder auch etwas zu nehmen, so wie in deinem Fall jetzt. Ja, ja, sicher. Ich denke mal, das wäre auch ganz normal, wenn wir uns in Anführungsstriche unter seriösen Umständen kennengelernt hätten, obwohl er wirklich nicht den ehemaligen Freier raushängen lässt oder mir irgendwann vorgeworfen hätte, dass er mich hier finanziell unterstützt. Im Gegenteil. Ich verstehe. Die Vorgeschichte ist natürlich ein bisschen abgefahren. Ja, ist sicher. Klar. Aber gibt es irgendein Anzeichen, welches dich so in diese Richtung denken lässt? Oder passiert das alles letztendlich in deinem Kopf? Also Anzeichen von seiner Seite, meine ich. Das passiert natürlich in meinem Kopf. Das ist alles in deinem Kopf. Mhm. Ja. Also dann würde ich wirklich sagen, versuch dagegen anzugehen und sei glücklich, dass du diese Beziehung hast, dass du diesen Mann gefunden hast. Also, ja, und freue dich über diese Chance, halt auch ein neues Leben aufzubauen. Und in einem Jahr, es ist ja auch nicht so lange, wenn du jetzt gesagt hast, ich muss studieren und das dauert fünf Jahre. Aber ein Jahr ist ja nun auch nicht die Welt. Trotzdem, Zusatzfrage, besteht nicht die Möglichkeit, das würde dir vielleicht ein bisschen gut tun, dass du irgendwas nebenher jobbst? Ja, das irgendwas besteht klein? Natürlich. Also diese Möglichkeit ist auch schon, die habe ich auch schon durchforstet und da bestehen sicherlich Möglichkeiten. Dann mach das. Das tut dir einfach ein bisschen gut, dass du so für dich zumindest so ein kleines Zubrot dir selbst verdienst. Ja. Und es zeigt ihm auch, dass du sehr willens bist. Ja, ne? auf jeden Fall. Wir haben da natürlich auch drüber gesprochen. Ne? Also ich finde, du sollst das anpacken. Wie sich die Sache anhört, finde ich, das solltest du machen und nicht zu viel Skepsis haben und sei froh, dass das Leben so eine Wende genommen hat. Ja, du hast recht. Ja, Katja, alles Gute. Ich danke dir. Ich höre, glaube ich, ich hoffe, nur Gutes von dir zu hören demnächst. Okay. Tschüss, Katja. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt ist Tanja. Nach Katja kommt Tanja. Die JA-Mädchen hinten. 29 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist die Tanja. Ja, Tanja. Dein Thema, Tanja, weswegen hast du angerufen? Ja, mein Thema ist, wie soll ich das jetzt sagen? Am besten, ich erzähle dir erst so im Vorfeld was, um das überhaupt zu verstehen. Mhm. Also ich bin 10 Jahre mit meinem Mann verheiratet und wir haben 2 Kinder. Mhm. Nachdem das zweite Kind auf die Welt kam, das war jetzt vor 2 Jahren, habe ich eine feste freundschaftliche Beziehung mit meiner Freundin angefangen, die auch einen Mann hat. Eine feste freundschaftliche Beziehung, was heißt das? Ja, keinen sexuellen Kontakt. Mhm. Also sie war sehr eng. Meine Freundin ist eigentlich immer für mich da und ihren Mann auch. So, und ja, wir waren eigentlich oft zusammen, haben viel unternommen, waren immer gegenseitig für uns da. Und mein Mann, weiß ich nicht, ist eigentlich ein sehr eifersüchtiger Typ. Mhm. Er hatte da immer ein Problem mit. Wenn ich von denen wiederkam, hatte er immer das Gefühl, wir hätten eine Dreierbeziehung, also sexuell. Mhm. Und weiß ich nicht, er hat mir das auch nie geglaubt. Also er meinte immer, da wäre was. Bis es dann eine Nacht, also mein Mann meinte wohl, ich schlief und hat mir dann unten in meine Scheide gefasst, um zu gucken, ob ich eben sexuellen Kontakt mit einem anderen hatte. Zuvor warst du bei den beiden gewesen? Bitte? Zuvor warst du bei den beiden gewesen? Mhm. Zuvor war ich bei den beiden gewesen. Mhm. Er meinte natürlich, ich hätte das jetzt nicht gemerkt. So, und dann habe ich ihn am nächsten Tag drauf angesprochen, weil ich mich so mies gefühlt habe. Also ich fühle mich total missbraucht. Unsere ganze eheliche Situation ist sowieso nicht die Sache wert, weiß ich nicht. Also es läuft schon seit Jahren nicht mehr. Wir waren jetzt schon mehrere Male auseinander und ich kann mich einfach von dem Mann nicht trennen. So, jetzt vor kurzem, so ungefähr vor 3 Monaten, war meine Freundin dann bei uns zu Hause. Ich bin mit deren Mann Fahrrad gefahren. Mein Mann und meine Freundin waren dann auch alleine. Da versuchte er das dann bei meiner Freundin. Er hat dann die Hose runtergezogen und wollte da eine Bestätigung. Wie eine Bestätigung? Ja, ob er wirklich so groß ist. Was? Ja. Meine Freundin hat natürlich erstmal einen Schreck gekriegt. Die Freundin sollte bestätigen, dass er einen sehr großen Penis hat, oder was? Ja, genau. Die wird da bis heute noch nicht mit fertig. Was hat sie denn da gesagt? Das war doch für sie eine höchst unangenehme Situation, ne? Ja, klar. Ja, sie wollte es mir erst gar nicht erzählen, aber sie hat es mir erzählt und ja, es fiel ihr sehr schwer und sie hat eigentlich heute auch noch Probleme mit, genauso wie ich auch. Ja, wie ist denn der Stand der Dinge jetzt bei euch zu Hause, zwischen dir und deinem Mann, nach dem, was da vorgefallen ist? Ja, pass auf. Und zwar geht das dann noch weiter. Und zwar war ich das jetzt ungefähr vor 3 Wochen. Also der Kontakt mit meiner Freundin war abgebrochen, auf dessen wegen meinem Mann. So, jetzt sind wir aber vor kurzem umgezogen und ich hatte irgendwie immer so ein Gefühl zu meiner Freundin hin. Also es ist einfach mein Gefühl, sie ist in meinem Herzen drin und wird auch mein ganzes Leben lang wird sie in meinem Herzen bleiben. Sie ist einfach ein Teil von mir. Und ich habe versucht, den Kontakt wieder aufzubauen, was ich zum Glück jetzt auch geschafft habe. Ja. Und dann ist das Gleiche vor 3 Wochen wieder passiert. Wie das Gleiche? Wieder mit deinem Mann und der Freundin? Nein, mein Mann hat mich dann wieder von unten untersucht. Während er dachte, als er dachte, du würdest schlafen? Ja. Und, hör mal, also was du da alles erzählst, das zieht einem ja die Schuhe aus. Was, hör mal, was hast du da für einen Mann? Wieso bist du mit dem noch zusammen? So, vor allem, wenn du erzählst, dass die Beziehung sowieso nicht mehr funktioniert. Nein, und wir haben uns jetzt getrennt. Also jetzt am Wochenende ist er gegangen. Nur mein Problem ist, ich kann, weiß ich nicht, mir sagen immer andere Leute, ich wäre ihm hörig. Ich kann es einfach nicht durchziehen. Also ich hole ihn immer wieder zurück. Ja, Moment, der ist am Wochenende. Nur heute haben wir erst Montag. Ja. Er ist am Wochenende aus der Wohnung. Er ist am Wochenende ausgezogen. Wohin ist er gezogen? Zu seiner Mutter. Zu seiner Mutter. Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Zwei Kinder. Die leben bei dir natürlich. Die leben bei mir, ja. Er ist zur Mutter gezogen und am Samstag vermutlich? Sonntag. Gestern also? Ja. So, und du hast ihn heute schon wieder zurückgeholt? Nein, ich habe ihn nicht mehr zurückgeholt. Nee, weil du gerade sagtest, wir haben uns schon mehrere Male getrennt und ich habe ihn dann immer wieder zurückgeholt, weil ich irgendwie immer Angst habe, dass ich vielleicht keinen anderen Mann abkriegen könnte. Ach, du bist 29 Jahre alt. Ja. Eine frische, knackige Tanja. Ne? Und nach all dem, was da vorgefallen ist, solltest du jetzt mal wirklich, das ist jetzt eine Frage auch der Disziplin, dass du jetzt die Hände vom Telefon weglässt. Ja. Und nicht in Versuchen gerätst, dahin zu fahren. Ja. Ihn auf jeden Fall meidest, dass du ihm auch nicht über den Weg läufst. Das kann man ja so ein bisschen drehen. Ja. Und erstmal jetzt jeder Tag, Tanja, den du schaffst, von ihm wegzukommen, ist für dich ein Gewinn. Und die Welt sieht in 4 Wochen vielleicht schon anders aus, wenn du es 4 Wochen lang geschafft hast. Ja, ja. Also nach dem, was du da erzählt hast, das ist ja höchst bizarr. Das ist ja keine Basis mehr zum miteinander leben. Nee, nee. Zudem, wenn du auch noch unterstreichst, dass da keine Liebesbeziehung mehr ist. Ja, also sondern ich habe schon nichts mehr mit Liebe nein, zu tun. Es ist nur ein Ritual und ihr seid 10 Jahre zusammen und man hat auch Angst. Ist ja auch ganz normal, wenn der andere dann weggeht, da bricht ja was auch aus dem Alltag heraus. Aber das wirst du alleine schon schaffen. Das musst du alleine schaffen. Sonst kommst du aus diesem Karussell. Das ist die ewige Tretmühle. Die hast du ja nur lang genug mitgemacht. Ja, mich erklären ja auch schon alle ein bisschen für doof. Und sei froh, dass du dieses befreundete Ehepaar hast, dass du deine Freundin hast. Das ist ja auch ein Halt, ein Lebenshalt. Wenn du die jetzt nicht hättest, würdest du ja ganz alleine in der Welt stehen. Ja, also da bin ich wirklich froh, dass ich die beiden auch wieder habe. Also lass die Finger jetzt von dem... bei mir zur Zeit. Dann lass die Finger jetzt von dem Kerl... Sei froh, dass du die Freunde hast. Ja. Ne? Und wie gesagt, jeder Tag ist ein Sieg. Du kannst immer ein Kreuzchen machen. Heute wieder geschafft. Ja. Ja, alles Gute. Oh, danke. Tschüss, Tanja. Ja, tschüss. Du kriegst noch einen Mann, ich bin sicher. Okay. Tschüss. Tschüss. Anna. Wo ist Anna? Hier ist Anna. 25. Ja, genau. Hi, Anna. Hi. Na? Über was reden wir? Bisexualität. Über Bisexualität. Anna ist bisexuell. Oder Annas Freund. Ich fürchte es fast, ja. Ach du lieber Gott. wann hast du es gemerkt? Vor 2 Wochen. Ach so, so frisch. Wie hast du es gemerkt? Ja, hier ist eine neue Nachbarin, habe ich gekriegt. Die ist ja so ganz neu eingezogen und ich habe sie gesehen und peng. Peng, wurdest du in einer WG oder Nachbarin auf dem Flur? Nee, 2 Stockwerke höher. Also, wie, die ist eingezogen und peng? Ja, ich habe sie gesehen und habe gedacht, boah. Ja gut, also man kann ja erstmal jemanden nett finden, das muss ja nicht gleich bisexuell sein. Nein, das ist aber nicht nur nett finden, das ist schon mehr. Habt ihr dann miteinander geredet? Nee, darüber nicht. Nee, darüber nicht, aber ihr habt schon miteinander geredet. Ja, wir unternehmen auch sehr viel zusammen, also wir sind echt schon gute Freundinnen geworden. Ach, so schnell hat das sich entwickelt. Ja, gleich. Ich habe ihr dann irgendwie geholfen, die Einkaufstüten hochzutragen. Wie man das als Kavalier so macht, ne? Ja, genau. Und ja, und seitdem sind wir halt fast jeden Tag zusammen, aber ich traue mich also absolut nicht, ihr das zu sagen. Wie alt ist sie? 36. 36? Lebt sie alleine? Nein, mit 4 Kindern. Mit, ja gut, aber hat sie einen Mann? Nein. Nein. 4 Kinder, 36 Jahre alt. Genau. Und die Kinder wohnen auch mit im Haus? Die wohnen auch mit in der Wohnung. Jetzt wird Anna mit ihren zarten 25 Jahren, kriegt 4 Kinder plötzlich. Das macht ja nichts. Nein, das macht überhaupt nichts. Hast du denn einen Freund zurzeit? Nein, habe ich nicht. Und bisher noch keine Erfahrung mit Frauen gemacht? Nein, habe ich auch nicht. Lag das denn schon mal so ein bisschen in deinen Vorstellungen? Gab es das? Also es gibt schon Frauen, die ich sehr nett finde, ja. Aber na gut, aber gab es da auch schon so erotische oder gar sexuelle Gedanken? Nee, nicht wirklich. Also nicht so wie jetzt. Jetzt geht's im Kopf zumindest zur Sache. Richtig, ja. Du würdest gerne. Ich würde gerne, ja. Ja. Ja, Anna, was machen wir jetzt mit dir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das bleibt einfach nur ein Wunsch, weil ich glaube nicht, dass sie darauf irgendwie eingehen würde oder... Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin ja immer ein Verfechter der These, dass man immer alles ausprobieren muss und bis zum letzten versuchen sollte. Ihr seid ja jetzt ganz frisch befreundet, du musst ja nichts überstürzen. Geh es doch wirklich erstmal sehr langsam an. Ich meine, das ist für dich ja auch alles Neuland. Hm. Und bau doch erstmal eine gute Freundschaft mit der Frau auf. Und das scheint ja schon sehr schön zu klappen. Ja, nur die mache ich dann vielleicht wieder kaputt, die Freundschaft, dadurch, dass ich ihr das vielleicht sage. Vielleicht, aber auch nicht. Aber das Sagen, du musst es irgendwann sagen. Weil du hast es jetzt, so wie du das mir geschildert hast, ist das so präsent in deinem Kopf, das kannst du gar nicht verdrängen. Und dann kannst du ja schon mal versuchen, herauszukriegen, wie sie über dieses Thema denkt. Du musst ja gar nicht mit der eigenen... Darüber haben wir schon gesprochen, über das Thema. Sie kann sich das also nicht vorstellen. Nicht vorstellen? Nee, nicht wirklich. Schlechte Karten. Ja, was heißt nicht wirklich? Das ist schon wieder eine Einschränkung. Kann sie sich nicht vorstellen oder kann sie sich das nicht wirklich vorstellen? Nicht wirklich. Also sie hat wortwörtlich gesagt, nicht wirklich. Mhm. Mhm. Hat auch keinerlei Erfahrungen diesbezüglich? Nee, nein. Egal, Anna. Also Vorschlag. Erstmal am Ball bleiben. Mit ihr viel unternehmen und versuchen, auch dass du die Frau noch mehr kennenlernst. Vielleicht ist sie ja gar nicht so toll, wie du im Moment von ihr schwärmst. Das ist sie, ja gut. Ich will gar nicht da irgendwas anderes sagen. Und vielleicht nochmal das Thema ansprechen, so in ein paar Wochen. Und in einem entsprechenden Moment, wenn es schön passt und wenn es romantisch ist, oder vielleicht auch nicht romantisch, aber wenn es passt, sag es. Und dann kann man erstmal mit der Wahrheit hantieren. Vielleicht setzt du bei ihr da ja auch was frei oder setzt da was in die Gänge, wenn du es sagst. Vielleicht, man weiß das ja alles gar nicht. Ja, oder ich krieg eine Abfuhr und fliege gleich raus. Vielleicht, aber ich finde, es hat sich dann gelohnt, das auszuprobieren. Vielleicht, es kann ja sein, dass du da eine ganz tolle neue Freundin findest. Eine neue Liebe sich entwickelt, kann ja sein, mit allen Schwierigkeiten. Kämpfen, Mädchen, aushalten. Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Na, ach, das, wem erzählst du das? Aber für die Liebe muss man das machen. Ja, stimmt. Und wenn es noch so schwierig ist. Ja. Okay, ich werde das versuchen. Anna. Ich wollte übrigens noch was sagen. Also der Mensch, mit dem ich da als erstes gesprochen habe, der war sehr nett und ganz noch liebe Grüße an den. Der Mensch, mit dem du zuerst gesprochen hast. Ich habe da drei Männer sitzen im Moment. Oh, war ja. Also Moment mal, Tom, ist einer davon Tom? Tom ist auch einer, ja. Ja, der ist es nicht. Der ist es nicht, ja. Der ist es nicht. Der ist aber auch ganz nett. Also der andere war sehr nett und ich grüße den einfach mal. Ich habe den Marc da sitzen, den Axel und den Karl. Na, ich frage die mal hinterher, wer das war. Also jedenfalls hat er eine sehr nette Stimme und genau. Aber du hast jetzt erstmal deine Freundin im Kopf, ne? Nicht meine Jungs hier, ne? Schimpf mich nicht. Tschüss, Anna. Okay, danke, ciao. Tschüss. So, Frank, 36 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja. Was ist dein Thema? Womit soll ich anfangen? Ich habe ein ganz verzwicktes Thema eigentlich. Und zwar bin ich schon seit ungefähr 14 Monaten mit jemandem sehr eng befreundet. Was heißt enger ist eng. Und ja, sie lebt aber noch mit jemandem zusammen und uns sind dadurch so ein bisschen die Hände gebunden, weil sie schafft den Absprung nicht. Mhm. Das heißt, ihm zu sagen, du, heut zu, mit uns läuft das nicht. Und also ihr habt seit 14 Monaten ein mehr oder weniger geheimes Verhältnis miteinander. Sehr intim sogar. Sehr intim, aber auch sehr geheim. Also weiß keiner. Das heißt niemand. Überhaupt niemand. Auch nicht ein bester Freund von dir oder beste Freundin von ihr? Nein, eigentlich so. Die ganzen Kontakte, das haben wir eigentlich mehr oder weniger auch so, ja, aufgrund dieser ganzen Problematik. Weil wir niemanden damit belasten wollten, haben wir das eigentlich auch auch so ein bisschen von uns abgelegt. Du bist aber solo zurzeit. Eigentlich. Was heißt solo? Ich bin ihr treu. Gut, ja, nein, aber du bist nicht auch irgendwie liiert mit jemand anderem noch. Nein. Sie ist in einer festen Bindung. Wie oft seht ihr euch? 2-3 Mal die Woche. Mhm. Immer bei dir? Ja. Und was erzählt sie ihrem Freund? Naja, was erzählt sie ihm? Es gibt so diese üblichen Ausreden, ne? Ich muss mal das und dies erledigen. Oder, wie beschreibt sie denn die Beziehung zu ihrem Freund? Ja, also, was sie mir über ihn erzählt hat, ich kann mir das gut vorstellen, er tyrannisiert sie. Er hat sie auch schon öfters geschlagen. Mhm. Leben die in einer Wohnung zusammen? Ja, sie leben zusammen, ja. Haben die Kinder? Nein. Mhm. Und jedenfalls, er behandelt sie eigentlich so wie sein Eigentum, ne? Mhm. So nach dem Motto, wenn du jetzt gehst und egal wie lange das dauert, ich finde dich. Geht sie nicht aus Angst vor ihm? Ja. Aha. Ich habe eigentlich auch schon, und das ist es eigentlich, ich versuche hier schon seit dieser ganzen Zeit immer so ein bisschen unter die Arme zu helfen. Mhm. Ich habe auch schon einen weißen Ring angerufen. Mhm. Also so bedrohlich ist es wirklich. Ja. Sie hat richtige Angst vor ihm. Ja. Mhm. Was haben die Leute beim Weißen Ring gesagt? Ja, dass ich sie da mitbringen muss. Wie und mitbringen? Ja, also direkt dann zu diesen Betreuern oder, ach so, oder ach so. Psychologen oder was das immer, aber ja, sie ist da in so einer Branche, wo sie eigentlich so diese ganzen Psychologen da nicht so viel gibt, weil es ist, ja, diese ganze Gesetzeslage und was auch immer. Ja, wie gesagt, also erstmal geht's um, beim Weißen Ring nicht primär um Psychologen, sondern um eine ordentliche Beratung. Das sind ja nicht alles Psychologen, die da arbeiten. Kannst du ihr denn nicht begreiflich machen, dass wenn sie aus der Situation heraus will, dass sie halt auch alles Mögliche unternehmen sollte, eben zu einem solchen Beratungsgespräch zu gehen, beispielsweise mit dir zusammen? Von nichts kommt nichts. Wenn sie nur da sitzt und erduldet und sich eine kleine Gegenwelt baut mit dir, das ist ja nicht die Lösung. Nein, die Lösung ist das auch nicht. Ich meine, wir sind uns irgendwo schon im Klaren, aber das ist einfach nur, wenn das jetzt alles so rauskommt, ne, weil, also sagen wir mal so, dieses tyrannisierende Zusammenleben mit ihm, das ist schon bevor wir uns kannten. Mhm. Ja, das läuft schon 6-7 Jahre. Mhm. Und was meinst du, wenn das alles rauskommt? Dass ihr beide zusammen seid, oder wie? Ja, das sowieso. Das haben wir ja vor. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Ja, was meinst du denn, wenn das alles rauskommt? Was meinst du damit? Ja, dass er alles in Bewegung setzt, sie zu suchen, und wenn er sie zwischen die Finger kriegt, ja, dann war's das. Mhm. Ja, Frank, ich finde, dass man sowas sehr ernst nehmen sollte. Aber es darf nicht die Konsequenz aus so einer Bedrohung sein, dass man sich dem Täter, und das ist ja ein Täter, dem Täter unterordnet, sondern sie muss ja was unternehmen. Und diese Anlaufstelle Weißer Ring finde ich schon mal eine sehr gute Idee von dir, dass du das angeleiert hast. Beweg sie doch, dass sie mit dir da mal hingeht. Ich weiß es nicht, wie ich sie noch bewegen soll, weil... Indem du ihr klar machst, dass es keinen anderen Weg gibt. Oder Sie macht einfach dicht vor Angst. Sie baut ringsrum eine Mauer auf, weil sie so eine wahnsinnige Angst hat. Mhm. Ich nenne das Verfolgungswahn. Mhm. Hast du den Leuten vom Weißen Ring das so geschildert? Ich habe dort schon, ich habe nicht nur im Weißen Ring angerufen, ich habe hier mehrere Stellen schon, alles Mögliche schon versucht. Bloß ohne sie dorthin zu kriegen, passiert nichts. Aber das ist ja so, selbst wenn das passiert, dass man ihr hilft anfangs. Er ist so nachtragend, also das höre ich auch so aus ihm erzählen immer raus, er ist so nachtragend, er würde das nach 3, 4, 5 Jahren sogar noch. Mhm. Also er hat Geduld. Also ihr seid in einer fast ausweglosen Situation, oder euch scheint das so. Ja. Jetzt höre ich gerade meine Musik im Hintergrund, du auch. Das heißt, die Sendung jetzt hier auf dem Sender, die Sendung ist zu Ende. Mhm. Ich möchte aber auf jeden Fall, dass du noch eine ordentliche Beratung von unserer Seite bekommst. Durch meine Psychologin, die heute Nacht hier ist. Mhm. Das ist die Petra. Ja. Bitte leg mal jetzt gleich auf und die Petra ruft dich sofort an. Ja. Und sie wird dir, ich bin sicher, noch ein paar sehr gescheite Ratschläge geben, was man tun kann. Alles klar. Alles Gute. Ja, Frank, tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben. In der Technik, Jeanette Krause. Morgen heißt unser Thema große Angst. Und ich sage euch jetzt schon mal unser Thema Donnerstag. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das ist nämlich ein bisschen heikel, das Thema. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hier in der Sendung. Damit das Thema heißt ein Club der Millionäre. Und ich möchte nur mit Leuten reden, die mindestens 1 Million Mark besitzen. Gerne noch mit viel reicheren Leuten. Das ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Club der Millionäre. Morgen heißt unser Thema große Angst. Vor was habt ihr bisher am meisten Angst gehabt in eurem Leben? Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen. Bye-bye.